Das serbische Vorbereitungskomitee und das indonesische Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, wurden kürzlich jeweils gebildet. Die Komitees beschlossen, im Zeitraum vom 24. Januar bis zum 17. Februar vielfältige politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens und der großen Verdienste von Genossen Kim Jong-il zu organisieren. Und die Veranstaltung für die Bildung des pakistanischen Nationalen Vorbereitungskomitees für Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns fand kürzlich in Karachi statt.